So, unsere nächste Rednerin ist von der iranischen Gruppe Praxis. Das ist ein kommunistisches Kollektiv, in dem eine große Anzahl von iranischen politischen Aktivisten und Aktivistinnen im Exil sich zusammengeschlossen und organisiert haben. The next speaker is from the Iranian communist collective called Praxis, in which a number of Iranian political activists in exile have organized themselves. Praxis consider themselves as a part of the worldwide socialist movement against capitalism and its repressive political orders. Die Gruppe Praxis, das Kollektiv Praxis, betrachtet sich selbst als einen Teil der weltweiten sozialistischen Bewegung gegen Kapitalismus und gegen die repressive politische Ordnung des Kapitalismus. They organize against all sorts of oppressive masculinist and patriarchal orders, against various kinds of imperialist interventions, and against dictatorship and repression in Iran, and also attempts for international resistance and solidarity. Das Kollektiv Praxis organisiert sich auch gegen jede Art von maskulinistischer und patriarchaler Ordnung, gegen verschiedene Arten von imperialistischer Interventionen und gegen jede Art von Diktatur und Unterdrückung im Iran. Und auch gegen jegliche Versuche einer internationalistischen Widerstands- und Solidarität. Hi, comrades. Our voice as Praxis is a part of the other voices which reflect the oppression of the people in the Middle East region who are burning in the wars, the people who are burning in the fire of sectarianism, the people who are burning in the authoritarianism of tyrant rulers. Wir von Praxis sind eine Stimme. Wir sind nur eine Stimme unter vielen Stimmen, die die Unterdrückung reflektieren, die Unterdrückung ausdrücken der Menschen im Nahen Osten, in der Region des Nahen Ostens, wo wir in den Feuern brennen, in den Feuern von Sektarianismus und autokratischen Regimen. Yes. People's oppression in this regime is the consequence of different types of democracy exporting by wars, coups, and military interventions. Die Unterdrückung der Menschen in der Region des Nahen Ostens ist die Konsequenz von verschiedenen Arten von sogenanntem Export von Demokratie durch Kriege, durch Militärcoups und durch militärische Interventionen. I'm talking about these gangsters who are sitting in G20 summit attempt to export to the Middle East what you are facing these days in the streets of the European country. Und worüber ich rede, sind diese Verbrecher. Das sind diese Verbrecher und Verbrecherinnen, die gerade beim G20-Gipfel zusammensitzen und die versuchen, sogenannte Demokratie zu exportieren in den Nahen Osten. Und womit ihr gerade konfrontiert seid in den Straßen der europäischen Länder. But they should know, we should know, that the people of Middle East do not need such a democracy. The democracy which is making by the gangsters. Aber ihr solltet wissen, ihr Verbrecher, die ihr hier auf dem G20-Gipfel zusammensitzt, ihr solltet wissen, die Menschen im Nahen Osten brauchen nicht diese Art von Demokratie. Sie brauchen nicht eine Demokratie, die geschaffen wird von diesen Verbrechern. The gangsters who impose austerity and poverty to the billions of people in the name of neoliberalizing the economy and privatization. Das sind die Verbrecher, die Sparmaßnahmen und Armut auf Billionen, Millionen von Menschen aufgedrückt haben im Namen des Neoliberalisierenden der Wirtschaft und der Privatisierung. The gangsters who reload war industry to rescue the capitalism over the crisis periods. Das sind genau diese Verbrecher, die die Kriegsindustrie 2.0 wieder aufbauen, um in kapitalistischen Krisen ihre eigene Wirtschaft zu retten. The gangsters who try to exchange the insanity of setting the fire of wars. Das sind die Verbrecher, die versuchen, ihren eigenen Wahnsinn zu verbreiten, indem sie die Feuer des Krieges anzünden. The gangsters who infestify the gender inequality, injustice, discrimination, labor exploitation, and ecological crisis. Es sind diese Verbrecher, die die Ungleichheit nur noch vertiefen, die die Ungerechtigkeit vertiefen, die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Rasse, die die Ausbeutung der Arbeitskraft erhöhen und die ökologische, die Umweltkrise verstärken. Yes, our dear comrades, the real democracy that we need is not a political system in which we can see its manifestation in the G20 decision making. Jawohl, liebe Genossinnen und Genossen, die wahrhafte, die wirkliche Demokratie, die wir brauchen, ist nicht ein politisches System, das wir hier manifestiert sehen im Entscheidungstreffen der G20. The real democracy is a political structure which let the protesting people not being brutally suppressed, but let them being involved in their own political and social economical destiny. Die wahre Demokratie, die wir brauchen, ist eine politische Struktur, die zulässt, dass die protestierenden Menschen selber, dass die protestierenden Menschen nicht brutal niedergeschlagen werden, aber eine Demokratie, die zulässt, dass die Menschen selber beteiligt sind an ihrem eigenen politischen und sozialen und wirtschaftlichen Schicksal. When we see that in G20 summit, the future of the people worldwide is being planned, inevitably we come to this conclusion that the emancipatory future of the oppressed people all over the world are connected together and will be achieved by international solidarity. Wenn wir sehen, dass beim G20-Gipfel die Zukunft der Menschen weltweit geplant wird und dass sie unausweichlich kommen wir unausweichlich zu der Erkenntnis, dass die Emanzipation oder eine befreite Zukunft der unterdrückten Menschen überall auf der Welt miteinander in Verbindung steht und nur erreicht werden kann durch internationale Solidarität. Workers of the world, unite against G20!